wenn du dir nichts vorstellst. Kein Gesicht, nur ein Traum. Dann glaub ich mir, nichts Grausames geschieht. Doch sie lebt. Und mein Herz schreit, dies darf nicht wahr sein. Doch die Wahrheit trifft dich kalt. Wer weiß, wann der Sturm vorüberzieht. Ich kam und sah sie, es war wie ein Sog. Sie war mehr für ihn als amüsant. Nun erst verstehe ich, warum er stets log. Und ich glaub, es war leichter, als ich nichts verstand. Man ihn, wie sie ihn liebt. Ich kann mir vorstellen, was sie leidet hier. Doch die Entscheidung zwischen ihr und mir wird gefällt. Ich schwöre.